Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki betonte, sein Land stehe dazu, die historische Wahrheit zu verteidigen. Dazu gehöre auch auszusprechen, wer den Massenmord zu verantworten hat. Diese Vernichtung haben keine Nazis betrieben, sondern Hitlers Deutschland, genährt von der faschistischen Ideologie. Das ganze Böse kam aus diesem Land. Das kann man nicht vergessen, denn sonst würde man das Geschehen relativieren. Der polnische Staat aber wacht über der Wahrheit, denn die Wahrheit kann man nicht relativieren, in keiner Weise. Der Vorwurf, Deutschland drücke sich vor seiner Verantwortung für die Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs und wolle anderen, etwa den Polen, eine Mitschuld am Holocaust zuweisen, wird in Polen gelegentlich erhoben, zuletzt verstärkt etwa auch in den staatlichen Medien, seit die nationalkonservative PiS-Partei die Wahl gewonnen hat. Als Belege werden dabei unter anderem irreführende Bezeichnungen in deutschen Medien genannt, etwa die Formulierung »polnisches Vernichtungslager« im Zusammenhang mit einem ZDF-Programmhinweis. Vergangenes Jahr hatte das vom Sejm verabschiedete sogenannte Holocaust-Gesetz international für Aufsehen gesorgt, das für falsche Schuldzuweisungen sogar Haftstrafen vorgesehen hatte, später aber wieder etwas entschärft wurde. Überlebende setzten indes während der Gedenkfeiern andere Schwerpunkte. Immer wieder ist jetzt aus ihren Reihen, die sich altersbedingt rapide lichten, Mahnendes zu hören. Die Lehren von Auschwitz drohten ins Hintertreffen zu geraten. Der polnische KZ-Überlebende Leon Weintraub sagte auf der Gedenkfeier: Ich empfinde großen Schmerz, dass in vielen Ländern Europas, auch in Polen, Menschen straffrei marschieren, die ähnliche Uniformen tragen wie damals die Nazis, Menschen, die sich offen mit der NS-Ideologie identifizieren. Das ist ein indirektes Bekenntnis zum Mord, der ein unvermeidliches Ergebnis solcher Einstellungen ist, von Abneigung und Fremdenfeindlichkeit, dann von Rassismus, Antisemitismus und Homophobie, wie bei den Nazis. Und so etwas passiert in unserem Land, das so sehr gelitten hat unter der Nazi-Besatzung. Tatsächlich ist in Polen verstärkt nach dem Mord am Danziger Bürgermeister eine Debatte über Hasssprache im öffentlichen Raum entbrannt und allenthalben eine Mäßigung des politischen Streits gefordert worden. Die Opposition verlangt in diesem Zusammenhang die Wiederaufnahme von Verfahren gegen rechtsextreme Gruppierungen wegen einiger besonders spektakulärer Aktionen, etwa des Ausstellens sogenannter Todesurkunden für andersdenkende Politiker. Einer der Anführer dieser Szene hatte indes zu einer Demonstration aufgerufen und zog mit laut polnischen Agenturangaben etwa 200 Anhängern bis vor das Tor des früheren Stammlagers Auschwitz I.